stellt Nazis raus. Doch da machen wir uns gar nichts raus. Denn wir wissen, wir werden siegen. Ganz andere werden hier rausfliegen. Seht ihr unsere Fahnen, hört ihr unsere Lieder. Dieser Staat geht unter und das Reich kommt wieder. Wir scheißen auf die Bullerei. Skinheads marschieren die Straße frei. Kanaken, Zecken, all der Dreck, der kommt schon bald für immer weg. Seht ihr unsere Fahnen, hört ihr unsere Lieder. Dieser Staat geht unter und das Reich kommt wieder. Und keine Türken werden mehr umlaufen. Keine Waffen dürfen Kinder taufen. Keine Nigger deutsches Pilsner saufen. Keine Juden unser Volk verkaufen. Seht ihr unsere Fahnen, hört ihr unsere Lieder. Dieser Staat geht unter und das Reich kommt wieder. Das Reich kommt wieder. Das Reich kommt wieder. Das Reich kommt wieder. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, schwarz, rot, Maastricht, das weiß. Sind die Farben. Mit denen sie unser Land verdarben. Bolschewiken und Demokraten wollen unser Nationalstolz töten. Deutsches Volk kämpft für deine Rechte gegen Verräter und besatzter Knechte, die durch die Nacht, durch Kampf und Not und ja den Farben schwarz, weiß, rot. Schwarz, weiß, rot.